Herzlich willkommen zur 467,5. Folge des Sneakpots. Heute ist Heiligabend und wir besprechen für euch den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Mit mir hier ist der Prinz des Märchenwaldes, Robert Krüger. Ja, und am anderen Ende der Leitung die Haselnuss unter den Podcastern, Stefan Giesbert. Hallo. Ja, Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Richtig. Und deshalb haben wir uns einen echten Klassiker angeschaut. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, oder wie die ganz eingefleischten Fans sagen, 3HFA. Leute, ihr werdet nicht glauben, wie viele Fanseiten es für 3HFA im Internet gibt. Es ist unglaublich, was um diesen Film für ein Hype entstanden ist in den Jahren, seitdem er veröffentlicht wurde. Genau, vielleicht fangen wir gleich nochmal an. Der hat einen IMDb-Eintrag, 8 von 10 Punkten und bei Rotten Tomatoes 4,3 von 5. Also man sieht, er ist weltweit beliebt. Den gibt es auch in englischer Fassung. Three Wishes for Cinderella. Ah ja. Ja, da hört man vielleicht auch schon raus, wenn du sagst Three Wishes for Cinderella. Der Film basiert im Prinzip oder ist eine Neuinterpretation oder eine Uminterpretation von dem Grimmschen Märchen Aschenputtel. Da hat sich dann irgendwann mal eine tschechische Schriftstellerin mit dem wunderschönen Namen, Bosiena Niemkova gedacht. Ich schreibe das Märchen mal ein bisschen um, nenne das Aschenputtel Aschenbrödel und sie bekommt drei Haselnüsse, die ihr Wünsche erfüllen. Gleich kurz zum Grundgeschichte, wie man das auch von Aschenputtel kennt. Das kleine Aschenbrödel lebt mit ihrer Stiefmutter und ihrer Stiefschwester auf einem Hof und wird natürlich von den beiden nach allen Regeln der Kunst gemobbt und fertig gemacht und unterdrückt. Dennoch ist das Aschenbrödel natürlich ein sehr, sehr liebes Mädchen, macht viel in der Natur, ist sehr tierfreundlich und ist auch eine exzellente Jägerin und eine exzellente Bogenschützin, wie sich im Laufe des Films herausstellt. Es geht im Prinzip so los, dass auf dem Hof der Stiefmutter der König vorbeischaut und die Stiefmutter ein bisschen rumschleimt und damit eine Einladung zum Hofball ergattert, wo sie natürlich fest vorhat, ihre eigene Tochter, die Dora, mit dem Prinzen zu verheiraten, der, so will es der König, nun endlich mal unter die Haube kommen soll. Genau, und der König, der fährt durchs ganze Land und organisiert ständig irgendwelche Brautschauen und Partys und Sonstiges und Bälle, nur um seinen Sohn, den Prinzen, der inzwischen ziemlich genervt ist von der ganzen Geschichte, richtig, unter die Haube zu bringen. Dem Prinz ist das Ganze nämlich ziemlich egal, der geht lieber mit seinen beiden Kumpels jagen. Und während dieser Jagd trifft er auch zum ersten Mal auf das Aschenbrödel, die da so ein bisschen den Troll spielt und ihn daran hindert, ein Reh oder einen Hirsch zu erschießen, indem sie ihm einen Schneeball ins Gesicht wirft. Daraufhin spinnt sich so eine kleine Verfolgungsszene ab. Die drei Jungs verfolgen dann das Aschenbrödel, die aber natürlich so gewieft ist und so schlau ist, dass er den dreien entkommen kann. Unter anderem auch, indem sie sich kurzzeitig das Pferd eines der Freunde des Prinzen ausleiht. Genau, also die necken sich quasi die ganze Zeit auf dieser kleinen Verfolgungsjagd. Richtig. Ja, die Stiefmutter und die Stiefschwester haben dann eben diese Einladung bekommen und bereiten sich darauf vor und schicken dann den Knecht des Hofs in die Stadt, um eben schöne Kleider und einen Schmuck zu kaufen. Und der Knecht ist natürlich eigentlich auch ein ganz Lieber und fragt natürlich das kleine Aschenbrödel, die nicht auf den Ball darf, ob er ihr denn auch was mitbringen soll. Und sie sagt, bring mir einfach mit, was dir vor die Füße fällt. Ja, was dir als erstes vor die Nase kommt. Das ist dann der genaue Wortlaut, du hast recht. Und natürlich fallen dem Knecht drei Haselnüsse vor die Nase. Das sind aber natürlich keine normalen Haselnüsse, das sind Zaubernüsse. Das weiß er aber vorher nicht. Das weiß er nicht, aber das wird relativ schnell offenbart. Denn als das Aschenbrödel dann mit ihren tierischen Freunden da in ihrer kleinen Hütte sitzt, dann offenbart sich die erste Nuss schon mal als, muss ich kurz nachschauen, als ein Jagdgewand. Genau, und mit diesem Jagdgewand begegnet das Aschenbrödel dann dem Prinzen ein zweites Mal. Die nehmen an einer Jagd teil und Aschenbrödel zeigt dann eben ihre Schießkünste nicht mit dem Bogen, wie ich vorhin meinte, sondern mit der Armbrust, indem sie einen Raubvogel trifft. Der Prinz jedoch erkennt sie natürlich nicht und hält sie für einen guten, jungen Jägersmann. Ja, und dann kommt auch schon einer der berühmten Sätze. Ja, die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Du hast recht, aber das kommt, glaube ich, noch ein bisschen später, weil ja erstmal dann der Tag des Balls kommt. Ach ja, stimmt, genau. Und dann sich die zweite Nuss natürlich als, man kann es sich denken, als Ballkleid offenbart, sodass das Aschenbrödel natürlich dann ungewollt und unerkannt von Stiefmutter und Stiefschwester auf diesen Ball gehen kann. Und wie es halt so ist, der Prinz tanzt mit ihr und verliebt sich natürlich dann auch in sie, obwohl er ihr Gesicht gar nicht sieht. Das heißt, sie auch gar nicht wiedererkennt von der ersten Begegnung dieser Jagd im Wald. Und da kommt dann tatsächlich der berühmte Satz, den du gerade zitiert hast. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten, ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr. Genau, und man sieht auch schon, als die beiden sich das erste Mal auf dem Ball begegnen, eigentlich schon bei der ersten Begegnung, da prickelt was, da ist, sprühen die Funken und man merkt schon von Anfang an, worauf die ganze Geschichte hinausläuft. Es hat jetzt nicht dramatische Überraschungen in dem Film. Das muss man natürlich auch von vornherein sagen, klar. Genau. Am Ende kommt, wie es kommen muss, oder? Richtig. Das Aschenbrödel flieht dann von dem Ball, aber der Prinz, der sich bis über beide Ohren verliebt hat, verfolgt sie natürlich. Und dann der Klassiker, sie verliert ihren Schuh und der Prinz ist ganz verzweifelt mit diesem Schuh dann natürlich auf der Suche nach seiner Angebeteten. Probiert dann in verschiedenen Häusern, in verschiedenen Höfen, verschiedenen jungen Damen diesen Schuh an, weil er weiß ja immer noch nicht, wie sie ausschaut. Und kommt dann natürlich schließlich auch zum Hof von Aschenbrödel, ihrer Stiefmutter und ihrer Stiefschwester. Genau, und dann wird wieder, wie im Märchen so üblich, alles Mögliche versucht, die Stiefschwester so herzurichten, dass ihr der Schuh passt. Aber es gelingt nicht, weil so dumm ist der Prinz dann nämlich auch nicht. Mhm. Und dem guten Knecht vom Anfang fällt dann eben unser liebes Aschenbrödel ein, die erstmal verschwunden ist, aber schließlich dann natürlich trotzdem vom Prinzen märchenhaft gefunden wird. Der Schuh passt. Genau, und der Satz fällt wieder. Oder die drei Sätze fallen wieder. Und dann weiß der Prinz genau, nicht nur der Schuh passt, auch die Geschichte dazu passt. Und wir haben ein Happy End. Und zu guter Letzt kommt aus der dritten und letzten Haselnuss dann das Brautkleid für die Hochzeit. Ja, ist es nicht schön? Es ist schön. Und ich glaube, kleine Mädchen sitzen davor und träumen. Nicht nur kleine Mädchen, auch erwachsene Frauen. Das stimmt, das stimmt. Die den Film wahrscheinlich damals als kleines Mädchen in ihrer Jugend gesehen haben. Denn haben wir schon erzählt, wo der Film eigentlich ursprünglich herkommt? Ja, also der Film, das ist eine Koproduktion von der CSSR und der DDR, ist in zwei Sprachen gedreht worden, in Tschechisch und Deutsch, 1973, also ist doch schon eine ganze Weile her. Und es gibt ganz berühmte Musik dazu. Richtig, nämlich vom tschechischen Komponisten Karel Svoboda. Ja, ihr hört es jetzt hier ein bisschen im Hintergrund. Wir dürfen es nicht ganz so laut spielen, nur so ein bisschen im Hintergrund, damit ihr wisst. Aber jeder kennt dieses Lied. Dieses Lied wird zur Weihnachtszeit im Radio hoch und runter gespielt. Bei jeder Ankündigung und Vorschau zu diesem Film hört man diese Musik. Also das ist eine richtig schöne, romantische, verträumte Musik, die genau dazu passt. Also vielleicht kann nicht jeder dieses Lied, wenn er es hört, doch direkt zuordnen, aber jeder von euch hat dieses Lied schon mal irgendwo gehört und weiß damit was anzufangen. Genau. Mir fällt noch was ganz Wichtiges ein. Ja. Und zwar die Drehorte zu diesem Film. Und zwar ist dieser Film unter anderem auf Schloss Moritzburg gedreht worden. Bei Dresden, genau. Bei Dresden. Und noch in einem anderen Schloss in der Tschechei oder in der Tschechoslowakei damals. Das war dann der Gutshof. Aber Schloss Moritzburg ist natürlich auch so ein schönes romantisches Schloss mit großen Feldern ringsrum, wo man auch schön die Winterszenen drehen konnte. Also das ist eine Empfehlung wert, sich Schloss Moritzburg mal anzuschauen. Und nicht nur deswegen, aber es ist tatsächlich so, dass das eine Pilgerstätte fast schon geworden ist für die Anhänger des Films. Man mag es nicht glauben, dass da wirklich so ein richtiges Fandom draus geworden ist. Die Treppe zum Beispiel, auf der Aschenbrödel im Film ihren Schuh verliert, ist ein sehr, sehr beliebter Ort für Heiratsanträge. Also liebe Männer, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt in der Richtung, das könnte eurer Frau gefallen. Genau, drei Haselnüsse mitnehmen und zur Treppe fahren. Ja. Es gab auch mal eine Sonderausstellung, das war so in den Jahren 2009, 2010, die dann 150.000 Besucher hatte. Also das zeigt schon, dieser Film ist nicht einfach mal so gedreht worden und vergessen worden, sondern der hat seit über 40 Jahren jetzt eine riesige Fangemeinde, die nicht kleiner, sondern eher größer wird, weil der Film wird ja jedes Jahr zu Weihnachten mehrfach auch gezeigt. Genau. Und vielleicht kommen wir jetzt auch mal noch zu den Schauspielern. Ich möchte da ganz speziell zwei rausheben. Zum einen natürlich das Aschenbrödel. Libuse Safrankova, der Traum, also das Traummädchen eines jeden Jungen damals in den 70ern und 80ern, nicht in den 40ern natürlich nicht, in den 70ern und 80ern. Und ein Schauspieler, den jeder schon mal gesehen hat in Deutschland, und zwar Rolf Hoppe. Rolf Hoppe spielt den König. Rolf Hoppe ist ein ganz bekannter Schauspieler aus der DDR, der auch nach der Wende in wirklich, wirklich vielen Filmen mitgespielt hat und Serien, Tatort, Polizeiruf, Traumschiff, auch Rosamunde Pilcher, der hat in verschiedensten Filmen, großen Produktionen mitgespielt, die Männer vom K3, auch in der DDR in großen Filmen mitgespielt. Also es ist einfach ein bekannter Schauspieler, beliebter Schauspieler, und wer das Gesicht sieht, weiß sofort, von wem ich spreche. Ja, und auch die Libuse Safrankova hat natürlich andere Filme gedreht. Das sind schon verstärkt Märchen, wenn ich mir das hier so anschaue. Die kleine Meerjungfrau zum Beispiel, der Prinz und der Abendstern, der dritte Prinz, der Salzprinz. Also hat immer ein bisschen was mit Prinzen zu tun. Und dann natürlich speziell Filme im tschechischen Bereich, die jetzt vielleicht nicht so die internationale Breite erreicht haben, wie das Drei Haselnüsse für Aschenbrödel geschafft hat. Und auch der Rest der Schauspielercrew sind viele Schauspieler dabei, die man in anderen Märchen auch zu Gesicht bekommt. Genau, ganz speziell in diesen Tschechisch-DDR-Märchen sieht man die. Also wer mit diesen Filmen groß geworden ist, kennt alle Gesichter. Interessanterweise ist dieser Film ja zuerst, wie du richtig sagtest, in der Tschechoslowakei damaligen herausgekommen. Ein halbes Jahr später dann in der DDR und knapp anderthalb Jahre später dann Dezember auch dann in der BRD. Ja, wenn wir jetzt noch rausfinden würden, wann der ins Englische übersetzt wurde, das wäre auch eine Geschichte. Release 73, Und DVD 2003. Ja, das wird wahrscheinlich auch so ungefähr die Zeit sein, dass er 2003 wahrscheinlich auch so ungefähr im Englischen aufgetaucht ist. Meinst du, ja. Und dann hat die gute Libuse Safrankova wahrscheinlich wieder neue Herzen gebrochen. Weil man muss schon ehrlicherweise gestehen, die ist da ein verdammt hübsches Mädchen in dem Film. Das stimmt. Ja, was ist denn unsere Wertung zu dem Film? Ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Familienunterhaltung, gerade natürlich in den Weihnachtstagen, in denen dieser Film auf so ziemlich jedem öffentlich-rechtlichen Sender mindestens zweimal kommt, bei einigen gefühlt auch dreimal täglich. Sehr, sehr schöner Film, richtig schönes Märchen, gut gedreht, gute Schauspieler. Ich würde ihm, wie viele Sterne haben wir? 5 Sterne oder 10 Sterne? Halten wir uns doch an die IMDb, die haben 10. Dann würde ich ihm da schon auch diese 8 geben, die er da hat. Ich schließe mich dem an und ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Film in den DVD-Player einlege und die Titelmusik ertönt, dann sitzt bei mir das Sofa voll. Ja, genau. Sind wir mit dem Film erstmal soweit durch? Wir sind mit dem Film Stefan, durch. Stefan, ja. Was haben wir denn noch? Ja, Robert, die Droge der Woche fehlt natürlich noch. Richtig. Was hast denn du dabei? Ich habe mir heute einen Glenmorangie gegönnt. Und zwar nicht den normalen, sondern einen Quinta Ruban. Der ist wohl noch ein bisschen im Weinfass gereift und hat auch eine leicht rötliche Farbe. Trinke ich zum ersten Mal, bin aber durchaus angetan. Ja, ich habe hier auch was. Jetzt, wenn ich jetzt vorlese, wie der heißt, werden alle erstmal auf die falsche Fährte geführt werden. Der kommt aus dem Juraland von der Malm Distillery. Und zwar heißt der Nariska und ist ein Single Cask Malt Whisky, unfiltriert. Ja, jetzt ratet mal, aus welcher Ecke der kommt. Der kommt aus Bayern. Mich hast du vorhin ja schon reingelegt. Genau, also das ist ein bayerischer Whisky. Der ist leider noch ein bisschen jung, der ist 3 Jahre alt, ist also noch sehr, sehr rassig. Brennt auch noch ein bisschen. Aber wenn man den schön mit so einem Tröpfchen Quellwasser, wie das die Schotten so tun, verfeinert, wird es ein toller Whisky, ein toller Geruch und passt in die Gegend. Vielleicht möchte man dann noch erwähnen, dass der tatsächlich auch in handcrafted, selbst gemacht ist. Ja, ja, jeder Malt Whisky, Single Malt Whisky ist handcrafted. Also ja, aber das ist jetzt ja dann quasi eine Ein-Mann-Distillerie. Das ist eine Ein-Mann-Distillerie, die nicht nur Whisky macht, sondern auch Essig zum Beispiel. Ich hoffe, die verwechseln nie die Fässer. Das könnte böse enden. Genau, die machen zum Beispiel auch Bier und deswegen ist er da drauf gekommen, aus dem Grundstoff Bier auch mal ein Whisky zu machen und ich finde, es ist ihm gelungen. Und der Herr, wie heißt er nochmal, der Herr Luber, also das ist echt ein Nerd. Also das ist ein Küchen-Nerd, das ist ein Getränke-Nerd, alles worauf der Lust hat, probiert er aus. Also der hat sich eine kleine Brauerei gekauft, hat sich eine kleine Brennerei gekauft, das alles auf seinem Hof aufgebaut. Also es ist echt eine Empfehlung, da mal hinzugehen. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Dann hoffen wir, ihr habt heute auch einen schönen Heiligabend. Ihr seid schon reich beschenkt worden oder die Bescherung kommt noch. Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten und wir hören uns beim nächsten Podcast. Und als letzten Satz vielleicht noch, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gehört zu Weihnachten wie Dinner for One zu Silvester. Also wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann schaut ihn euch heute an. Was Besseres kann man am Heiligabend nicht schauen.